Grüß Gott, Kinder. Der Meister Eder kommt eigentlich sehr selten hinaus ins Grüne. Und oft ist wochenlang der Kastanienbaum im Hinterhof und die Geranien vor dem Werkstattfenster das einzige Grün, das der Schreinermeister und sein kleiner Kobold zu sehen bekommen. So kam es, dass den guten Meister Eder einmal mitten unter der Woche, als die Sonne von einem wolkenlosen Himmel strahlte, die Sehnsucht packte, einfach ein bisschen hinaus in einen Wald zu fahren. Er schaltete mittags plötzlich die Säge ab und sagte zum Pumuckl: Eigentlich sind wir deppert. Wieso? Wenn wir das schöne Wetter nicht ausnützen. Ja. Tag für Tag schufti, nie mache ich einen Ruhetag oder sowas wie alle anderen auch, wenn Feierabend ist, Pumuckl, nicht? Ja. Für was bin ich eigentlich mein eigener Herr? Und für was bist du denn eigentlich dein eigener Herr? Dafür, dass ich zusperren kann, wenn ich mag. Ja, das machen wir. Wir sperren zu. Wir lassen niemand herein und wir machen uns einen ruhigen Feierabendmittag und wir singen und schaukeln und dichten und was tun wir denn da noch? Pass auf, wir setzen uns jetzt in die Trambahn und fahren in den Wald hinaus. In einen Wald mit vielen grünen Bäumen. Ja, mit ganz vielen Bäumen. Ja. Weißt, da riecht's jetzt so gut und die Leute sind an einem Wochentag auch nicht so viel unterwegs, weißt? Nein, sind da ja ganz ist wenig. Strandstaat und ja. Sonne blinzelt durch die Bäume. Ja, Herrschaftszeiten, mir wird's gleich ganz anders. Ja, mir wird es nicht nur ganz anders, mir ist es schon ganz riesig anders. Ja. Also ich werde schon ein Waldkobold, ja. So mit einer ganz tiefen Stimme. Huhu, das ist hoch. Ja. Huhu, huhu, ein Kobold im tiefen, tiefen Wald. Ja. Also ich werde zum Beispiel einen Hasen fangen und, ja. Und ein Reh und noch einen Hasen. Ja, und einen Fuchs und eine Orchkatzel und einen Uhu und eine Ameisen. Was tun wir denn damit? Gar nichts, weil wir es da nicht erwischen. Na, also weißt du, eine Ameise, die erwische ich ganz bestimmt. Ja, wir brauchen ja gar nichts zum Erwischen, außer der guten Luft. Und vielleicht eine Ameise. Und auf die freue ich mich jetzt schon ganz narrisch. Pass auf, Pumuckl. Ich richte jetzt schnell eine kleine Brotzeit zusammen und dann geht's los. Ja, los geht's. La la la la, im Wind weht's, im Wald steht's, die Sonne brät's, spazieren geht's, hurrätze. Was ist denn hurrätze? Hurrätze, das ist ein Hurra, das sich reimt. Das ist ganz einfach. Ja. Der Meister Eder und sein Pumuckl waren sehr vergnügt, als sie hinausfuhren. Herr Eder hatte in der einen Manteltasche zwei Wurstbrote und in der anderen den Pumuckl, der es in der Straßenbahn nicht lassen konnte, ab und zu vor Vergnügen zu quietschen. Aber das fiel nicht weiter auf. Wahrscheinlich hielten die Fahrgäste es für ein Trambahngeräusch. An der Endstation stiegen nur wenige Leute aus, und die verliefen sich, sodass der Meister Eder und sein Pumuckl bald völlig allein waren. Und es war zunächst genauso, wie er sich vorgestellt hatte. Ah. Riechst du das, Pumuckl? Ah, das Lüfterl tut gut. Da kannst du jetzt rumsausen. Nein, also herumhüpfen ist viel besser so. Ja, hops, hupst, ja. So über eine Wurzel, hops, so, ja, und ja. In das Moos und hops, über einen ganzen Baum. Aber das ist doch kein Baum, das ist ein Blaubeerstauden. Ja, das ist ein Baum, weil er Blätter hat. Ein ja, Blaubeerbaum. Ja, Blaubeerstaub. Blaubeerbaum. Man muss blaue Beeren haben, aber es sind ja gar keine da. Weder Beeren, noch Hasen, noch Rehe. Halt, was ist denn das da drüben? Wo? Da drüben, in der Grube, an dem Waldesrand. Ja, pfui, Teufel. Da schau her. Was? Da haben die Leute ganze Matratzen hingeschmissen. Also, ein Wald ist doch kein Schutterbladeplatz. Lauf nicht da hin, Pumuckl. Wir gingen nach der anderen Richtung. Ja, aber hinter der Matratze hätte ja ein Löwe sein können oder so. Was? Vielleicht hätte ich irgendwas erwischen können. Nein, danke schön. Also, das ist ein Saustall, sowas. Ja. Überhaupt, wenn man genau schaut, da liegen überall Papierfetzen rum und Zigarettenschachteln und lauter so Zeug. Man möchte meinen, die Leute haben keinen Verstand. Guck da, Papier, was Papier, Silberpapier. Silberpapier, das finde ich schön, in einem Wald. Ich nicht, Pumuckl, lass liegen. Komm, komm, wir gehen weg da. Nein, warte, warte, wir gehen, da gehen wir vier, auf den Weg gehen wir. Warum? Der führt da vorne wahrscheinlich zu einer Lichtung. Komm, da werden wir mal schauen, ob wir uns nicht ein bisschen hinsetzen können. Ja. Ein bisschen in die Sonne setzen und die Vögel zuhören. Ja, ein bisschen hinsetzen und ein bisschen zuhören und ein bisschen Biss ins Brot beißen. Ja, das machen wir jetzt. Komm, geh weiter, Pummel. Das macht man auch jetzt. Der Meister Eder hatte recht. Da vorne war eine Lichtung, genauso wie er sie sich vorgestellt hatte. Ein paar umgeschlagene Baumstämme zum Draufsitzen, herrliche Stille und der warme Geruch des Bodens. Aber da war noch etwas. Unübersehbar die Spuren all derer, die vor Meister Eder auch schon die Lichtung entdeckt und dort ihre Brotzeiten verzehrt hatten. Ja, gibt's denn das auch? So ein schönes Platzl und so ein Saustall. Können den Leuten ihre Papierfetzen nicht mit heimnehmen? Blechbixen, zerbrochene Flaschen, alles liegt da rum. Ja, das ist aber sehr spannend. Ja, freilich. Vielleicht liegen da nämlich auch Sachen, die man finden kann. Geld und Gold ist Heldenhold. Ah, da glaube ich, da suchst du vergebens. Wie? Nimm lieber ein Steckerl, pass auf, und schieb die kreislichen Eierschalen da ein bisschen unter das Gebüsch rein, dass man es wenigstens nicht mehr so sieht. Da vergeht einem ja sonst direkt der Appetit. Und die Orangenschale ist hier auch nicht gezogen. Ja, aber ich bin doch kein Orangenschalen-Aufräumen-Mann. Heinz und Männchen bist kein Jahr, ich weiß schon. Ich habe... Aber Waldkobold bist doch, oder? Waldkobolde räumen auch nicht auf. Sonst würde das ja nicht herumliegen, oder? Waldkobolde riechen gerne Holz und hüpfen so hin und her. Und her und hin ja. Und vor und rück und lauter solche Sachen machen. Oh, was hast denn? Was ist denn? Der arme Pumuckl. Was hast denn? Da, was da. Ist denn? Oje. Bist du in den Scherben? Blut an meiner großen Zehe. Hier, was sind feige groß. Ein kleiner Schnitt von den Scherben. Tut selten gut. Und von Scherben muss man sterben. Nein, das reimt sich man auch. Nicht und was sich reimt, das ist nämlich alles wahr. Schmarrn, schau her, Pumuckl. Jetzt sei stark, das ist ja bloß ein ganz kleiner Schnitterl, dass man es kaum sieht. Ich bin ja auch nicht groß. Geh her, lass ein bisschen ausbluten, dass den Dreck rausschwimmt und nachher binde ich dir einen Stiegel von meinem Taschendirgel rum, damit kein neuer Dreck reinkommt. Oh, Blut! Ja, das siehst du. Nicht nur, dass das weggeschmissene Zeug kreisel ist, passieren kann auch noch was. Also, ich muss schon sagen, eine solche Rücksichtslosigkeit von den Leuten. Eine ungeheuerliche Rücksichtslosigkeit! Jawohl! Ja, eine Rücksichtslosigkeit und eine Vorsichtslosigkeit! Ja, jetzt sei nicht stark. Die Leute sind also ich weiß gar nicht, was die alles sind. Und wenn ich einen solchen Leut hier hätte, den würde ich kneifen und zwicken und ärgern und schade, dass kein Leut hier ist. Na, Gott sei Dank, dass keiner da ist. So, jetzt, pass auf, jetzt gib mir mal den Zehen her. Da wickelt man ein. So, oh mein. Das Taschentuch ist ja viel zu groß. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich einen Stiegel runterreiß. Au, also das war das Taschentuch. Ja, schade um das schöne Taschentuch. So, jetzt pass auf, Pumuckl, jetzt geht's. Schau hin, das wird direkt ein eleganter Zeh. Sieht aber sehr krank aus, wie Zeh mit Zahnweh. Oh. Was tut denn da im Wald herin ein Auto? Ja, und was für ein Drumauto auch noch? Dass die auf so einen schmalen Weg überhaupt durchgekommen sind. Das sind zwei Männer, aber die sehen uns gar nicht. Ach, das braucht's auch nicht. Bin auf eine Gesellschaft gar nicht neugierig. Hoffentlich wollen die auch nicht gerade auf die Lichtung da her. Die machen hinten das Auto auf. Na, werden schon Liegestühle rausholen und sie da herpflanzen also, wollen. Ich lauf mal hin und schau, was sie rausholen, ja? Ja, aber gib Acht. Dein eingebundener Zeh bleibt sehr sichtbar. Das sieht aus wie eins von dem vielen Papierzeug, das da rumliegt. Also ich komme jetzt gleich wieder. Ja. Ich will mal gucken, was da los ist. Der Pumuckl ist flugs zwischen den Bäumen durchgehüpft und es sah wirklich so aus, als würde der Wind ein Stofffetzchen über den Boden wehen. Und dann bekam der Kobold genau diese Leute zu sehen, die er sich noch eben zu sehen gewünscht hatte, um sie bestrafen zu können. Die zwei Männer luden nämlich aus dem Kofferraum keineswegs Liegestühle aus, sondern altes Gerümpel. Da drüben ist ein Mulden, da schmeißt man's rein. Bist du nie über, wer mir das Zeug tragen, ich bin doch nicht deppert. Da gleich in das Gebüsch rein, das geht genauso. Ach, da sieht man's aber. Ja und? Na, sieht man's halt. Das ist nicht der einzige Schutt, der da herin abgeladen ist. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, man braucht sich bloß nicht erwischen lassen, das ist alles. An einem Wochentag kommt da kein Mensch her. Da, dazu, Paco. Also gut. Zuerst den Sack da mit den Konserven bixen. So, und jetzt die verrosten Oberrohr. Geh, verteilen wir's ein bisschen. Oh, ja, ein paar hinter den Busch da. Sonst wird der Haufen zu groß. Geh, tu nicht lang rum und spiel nicht am Verschönerungsverein. Am Ende erwischt uns noch jemand. Die beiden feinen Herren ahnten nicht, dass sie bereits erwischt worden waren. Allerdings nicht so, wie sie sich's vorstellten, von einem Menschen, der sie anzeigen konnte, sondern eben vom Pumuckl. Aber das sollte für sie auch recht unangenehm werden. Der kleine Kobold sah, was die Männer taten. Und schon rannte er empört zu Meister Eder zurück. Wenn die Männer nicht so beschäftigt gewesen wären, hätte ihnen auffallen müssen, dass der Wind jetzt ein Stofffetzchen seltsamerweise dorthin zurücktrug, wo es hergekommen war. Was ist? Die machen den ganzen Wald voller Gerümpel und Blechbüchsen und Ofenrohre und Flaschen. Ja, ich hab scheppern, Herrn. Also das ist schon wirklich ein Saustall. Ein Saustall. So was gehört angezeigt. Komm schnell, dann wollen wir sie jetzt anzeigen. Nein. Ich bin da rausgefahren, damit ich mich erhole. Und nicht, damit ich zur Polizei renne und mich aufrege. Weißt du, die glauben nämlich, dass gar kein Mensch im Wald ist. Und wenn du hingehst und sie schimpfst, dann müssen sie alles wieder in ihr Auto zurücktun. Mei, hast du eine Ahnung? Wieso? Wenn ich euer Mann mit den zwei Burschen mich anleg, dann zieh ich den Kürzern. Plötzlich haben wir die einen über den Kopf. Nein, danke schön, meine Herren. Aber ich will nicht, dass sie in den Wald lauter Zeug werfen und dass der Pumuckl noch mal einen armen, kranken Zeh bekommt und dass andere Leute auch kranke Zehen bekommen. Weißt du was? Wir machen beide ganz laut Buh und dann erschrecken die. Hm? Nein, das nützt nichts. Wieso? Dann fahren sie halt schnell davon. Das ist alles. Ja, aber dann willst du einfach ganz und gar überhaupt nichts tun? Ja. Man muss doch was tun. Ich könnte mir ja die Autonummer aufschreiben. Aber ich hab ja kein Zeugen. Doch, du. Und die zwei streiten es einfach ab und sagen, der Trick war schon da. Na? Ja, dann stehe ich recht blöd da. Nein, auch noch. Eben nicht. Die sind zu zweit. Und ich bin allein. Nein, bist du dumm? Wir sind doch zu zweit. Ja, aber nicht vor der Polizei. Wieso? Ich will sie aber zwicken und kneifen und ärgern. Will ich sie ärgern? Was mache ich nur schnell für ein Zeug wegwerfe, Leute Ärger? Ja. Weißt du was, am liebsten würde ich ihnen das Auto verstecken, ja, aber das ist ja leider so groß. Ja, da wärst du hart tun. Ja, da tue ich mich. Aber wenn ich ihnen zum Beispiel einen Geldbeutel verstecke, ja. Der Pumuckl kommt ja in alle Taschen, nein. Auch in die kleinsten. Nein, nix da mit Geld, das kommt gar nicht in Frage. Kleinsten. Ja, aber Schlüssel kann ich verstecken. Autos fahren doch mit einem Schlüssel, oder? Schon, aber... Ja, und wenn Sie keinen Autoschlüssel haben, dann können Sie nicht wegfahren und... Das ist ein guter Ärger. Für Kobolde sind Schlüssel da und für Schlüssel sind Kobolde da. Ja. Und wie die da sind, das will man mal zeigen. Aber diesmal rannte der Pumuckl so, dass er den Verband vom großen Zeh dabei verlor. Und es dauerte gar nicht lange... Da kam der Pumuckl triumphierend mit den Autoschlüsseln in der Hand bei Meister Eder an. Jetzt haben die den Wald geärgert und ich ärgere sie. Ich bin nämlich doch ein Waldkobold, ein Waldordnungskobold. Ja, das bist du. Und ich behalte jetzt den Schlüssel so lange, bis sie sich so grün geärgert haben, wie ein Wald voller Bäume. Jawohl, dass man sie gar nicht mehr vom Wald unterscheiden kann. Und wenn sie den Schlüssel suchen, dann können sie ja mal gleich sehen, wie viel Schmutz sie gemacht haben. Das ist eine sehr gute Rache. Aber von Pumuckl, das kannst du doch nicht. Und ob ich das kann? Jetzt können sie nämlich nicht mehr wegfahren, jetzt müssen sie da bleiben und müssen so lange da bleiben, bis sie von allen Leuten erwischt werden und dann, oh yeah, dann tun die... Yeah, yeah. Tun und die wollten einen gemütlichen Ausflug machen. Ich finde, dass das ein sehr gemütlicher Ausflug ist. Mit einem Koboldscherz. Ich habe mich selten über wegversteckte Schlüssel so gemütlich, ausflugsgemütlich gefreut. Also jetzt lassen wir die zwei ein wenig porzen. Aber nach einiger Zeit legst du ja nicht die Schlüssel wieder hin. Zunächst will ich den beiden lieben Leuten aber recht lange beim... Was hast du gesagt? Beim was? Beim Borzen. Beim Borzen zuschauen. Der Pumuckl legte die Autoschlüssel neben den Meister Eder und lief zu den beiden Männern zurück. Dort kam er ausgiebig in den Genuss, die lieben Leute in der Situation zu sehen, die der Meister Eder Borzen nannte. So, und jetzt den Kiebe trägen und dann hammer ab. Der Tischer hätte es alle an zusammengekommen. Ja, wieso hat sich schon gelohnt? Der Mist ist mir schon lange im Weg umgegangen daheim. So. Wo habe ich jetzt einen Autoschlüssel? Ja, der wird noch im Schloss stecken. Nein, da habe ich ihn da abgezogen, weil ich ihn für den Kofferraum gebraucht habe. Ja, dann wird er im Kofferraum sein. Na, habe ich da gerade nachgeschaut. Ja, ich weiß gewiss, dass ich ihn eingesteckt habe. Ja, dann schau halt gescheit in deine Taschen nach. Ja, das tue ich da schon die ganze Zeit. Ja, der muss da wo sein. Wir waren ja nicht weit. Wenn mir der jetzt aus der Taschen gefallen wäre, nachher sucht man lange auf dem Waldboden da. Also jetzt suchen wir mal systematisch. Da um den Wagen rum, da ist nichts. Nein. Da sehe ich auch nichts. Ja, und? Na, sind wir dann über zu dem Busch. Na, da ist auch nichts. Die ganze Sucherei hat keinen Sinn, sage ich dir. Das Haus verliert nichts, aber der Wald gibt nichts mehr her. Das hat meine Großmutter schon gesagt. Und außerdem müssten wir unter dem ganzen Graffe nachschauen. Aber was willst du nachher machen? Den Wagen können wir ja nicht da wegschirmen. Ist ja ein Lenkradschloss. Wir kommen ja um keine Kurven rum. Ja, und außerdem können wir ja nie den Wagen bis heim schirmen. Da schirmen wir ja 2 Stunden. Dann gibt's bloß eins, du gehst heim. Vielleicht kannst du jemanden anhalten, der dich dann mitnimmt und hast einen zweiten Schlüssel. Ich habe schon lange keinen zweiten Schlüssel mehr. Ja, gibt's denn sowas, Deppert's auch? Da stehen wir jetzt sauber da. Wann musst du, Deppert, den Schlüssel gleich abziehen? Der wäre da gut im Kofferraum gesteckt. Ja, mei, das mache ich ganz gewohnheitsmäßig. Ja, na, schaust du, wie du jetzt gewohnheitsmäßig da wegkommst. Wird dir nichts anderes überbleiben, als dass du dich abschleppen lässt. Ja, Herrschaftszeiten, das geht mir gerade noch ab. Weil das Abschleppen nichts kostet. Geh, such mir noch einmal alles gründlich ab. Alles, sag ich dir. Die beiden suchten und suchten und wurden immer wütender. Schließlich schrien sie sich so an, dass der Meister Eder es bis zu seinem Sonnenplatz hören konnte. Der Pumuckl hockte, sich vergnügt die Fäustchen reibend, neben Meister Eder. Ja, mei, als ob das nicht an jedem passieren kann. Gescheit, der Hering kann ich selber. Ich sag da eins, ich lauf nicht zu Fuß heim. Ich bleib da. Na, bleibst du beim Wagen und ich hol einen Abschleppdienst. Wenn ich wieder komm, das siehst du nachher schon. Ich glaub, Pumuckl, jetzt gelangt's mit den Ärgern. Schau, der eine von den zwei rennt schon weg. Jetzt gib Obacht. Jetzt legst dem anderen unauffällig die Autoschlüssel hin. Dann kann er es finden und dem anderen nachfahren. Ich finde aber, dass Laufen sehr gesund ist. Also gerade bei so schönem und so sonnigem Wetter. Schon, aber so einen Wagen abschleppen lassen, kostet wirklich einen Haufen Geld. Komm, sei gescheit. Leg den Schlüssel hin. Guck, da kommt wer. Ein Mann mit einem Stock. Ah, das ist ein älterer Herr. Wahrscheinlich auch ein Spaziergänger. Der kommt direkt auf uns zu. Schau mal. So, das sagst du. Jetzt, wenn ich rauskomme, wird es schlimmer. Da gehört jemand aufgestellt. Ein Aufseher oder so wer. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie das nicht auch, dass das ein Saustall ist? Was? Das sind in unserer Welt um die Stadt rum bloß eine Schuttabladestelle. Ja, morgen möchte man es. Also, wenn ich einmal dabei einen erwische, dass er seinen ganzen Dreck da ablädt. Den darf er mal kaufen. Ja, das Vergnügen können Sie sich machen. Da, schauen Sie mal da rüber. Aus dem Auto, das da drin steht, da haben sie einen Dreck haufenweise raus und in den Wald reingeschmissen. Ja, und da schauen Sie einfach zu. Na mei, was soll ich denn allein gegen zwei machen? Und außerdem bin ich nicht zum Raffer rausgefahren, sondern weil ich meine Ruhe haben will. Ja, da hätten sie nicht Raffer brauchen. Ja, wenn sagen sie. Wenn sie hingegangen wären, dann hätten sie das schon so nicht traut. Na, dann wären sie halt ein Stück weitergefahren und hätten es woanders abgeladen. Sie glauben doch nicht, dass die wegen mir ihren ganzen Dreck wieder heimfahren. Na, ja, da haben sie allerdings recht. Ja, das meine ich auch. Aber sie sagen, das sind zwei. Ich sehe bloß einen. Ja. Der andere, glaube ich, der ist weggegangen. Den muss ich mir schon mal in der Nähe schauen, mitsamt seinen Dreck haben. Ja. Die Nummer schreiben wir auf. Wenn irgendwas ist, sie machen doch ein Zeichen. Na, freilich, jederzeit. Hallo, Sie? Meinen Sie mich? Allerdings. Ich hab mir gerade Ihre Nummer aufgeschrieben. Und warum, wenn ich mal fragen darf? Sind Sie von der Polizei? Erstens ist verboten, auf den Weg da zum Fahren. Ja, da versteht nirgendwo was. Ich hab extra hingeschaut. Zweitens haben Sie den Dreck da abgeladen. Was Sie nicht sagen. Der Wald ist kein Schuttabladeplatz. Wo kann man denn da hin, wenn das jeder tat? Der Dreck ist schon da gelegen. Nein, der ist nicht da gelegen. Ja, pfui, teufel sich das aus. Sofort räumen Sie das Zeug wieder in Ihr Auto. Ihren Humor möchte ich haben. Wer sagt Ihnen denn, dass der Dreck von mir ist? Der Herr dort hat ja nicht zugeschaut, wie Sie es ausgeladen haben. Dass ich nicht lache. Der kann es ja gar nicht gesehen haben. Erstens ist er viel zu weit weg und zweitens ist der gerade erst gekommen. Der hat mir's doch selber gesagt, dass er es gesehen hat. Ach, die Leute reden viel. Ich bin mit meinem Freund da bloß ein bisschen spazieren gegangen, sonst nix. Und dabei haben wir einen Autoschlüssel verloren. Das ist alles. Da kann der da drüben reden, so viel er will. Ich hab ein Zeigen, dass ich bloß spazieren gegangen bin. Aber der Grauderer da drüben aber da... der Dreck da ist doch ganz frisch hergeschmissen, das sieht man. Die Konservenbüchsen sind noch kein bisschen verrost. Kann ich was dafür? Vielleicht hat das erst heute jemand hergefahren und vielleicht hat der Mann da drüben gemeint, das waren wir. In dem sein Alter verwechseln wir ja die Tageszeiten. Wie viel mehr erst Autos. Also, jetzt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Das, was ich sage und nicht das, was der alte Depp sich einbildet. Aber bitte, wenn Sie meinen, Sie müssen mich anzählen, von mir aus. Wir werden zeigen, dass es nicht war. Der Meister Eder konnte das Gespräch nicht hören, da ein leichter Wind aufgekommen war und die Worte nach der entgegengesetzten Richtung getragen hat. Aber der neugierige Pumuckl hatte es natürlich gehört und kam voller Empörung zurückgerannt. Wie der Schmutzablademann lügt. Oh, er sagt, er ist bloß spazieren gegangen und ja. Er sagt, dass du ein alter Krauterer bist. Was? Ja, hat er gesagt, der die Tageszeiten verwechselt und er sagt, also der hat sogar einen sehr, sehr unfeinen Ausdruck gebraucht, was du noch alles bist. Also, das geht mir jetzt doch zu weit. Mir auch. Das wollen wir doch sehen, wer da lügt. Ich habe den Autoschlüssel nicht so hingelegt, dass er ihn beim Auto finden kann. Ich habe ihn vor Zorn mitten in den Schutt geworfen, unter seine eigenen Blechbüchsen, jawohl! Ist schon gut. Jetzt kauft man uns den feinen Herrn. Nein, kauf ihn nicht, kauf ihn nicht, der ist zu teuer. Ich will ihn nicht haben. Es ist viel besser, wenn du ihn verkaufst. Das Verkaufen kommt noch her. Ach, so ein unverschämter Kerl. So ein unverschämter Kerl. Gut, dass Sie herkommen. Der behauptet, dass er bloß spazieren gegangen ist. Und dass der Dreck nicht von ihm ist. Das habe ich mir schon gedacht, dass er es abstreitet. Aber das habe ich zu deutlich gesehen. Was reden Sie denn? Das können Sie ja gar nicht gesehen haben. Sind Sie hergefahren oder nicht? Sonst war ich ja nicht da. Gut. Und nachher haben Sie mit Ihrem Freund, oder was er ist, einen Dreck abgeladen und dabei einen Schlüssel verloren. Nein, den Schlüssel haben wir beim Spazierengehen verloren. So, beim Spazierengehen. In welche Richtung sind Sie denn gegangen? Darüber brauche ich Ihnen keine Rechenschaft geben. Aber wenn Sie es wollen, dann über. Aha. Also ganz genau entgegengesetzt von dem Dreckplatz da. Den haben wir überhaupt nicht beachtet. Interessant. Naja, ich muss zugeben, zum drüber wegspazieren lässt der Hafer auch nicht ein. Sie können sich an einen spätischen Tönen sparen. Das zieht gar nicht, nur damit Sie es wissen. Tja, nachher zieht vielleicht was anderes. Vielleicht muss man sich bloß den Schutt da näher anschauen. Könnte ja sein, dass Sie eine Spur findet von Ihnen. Machen Sie einen Zürn nicht dreckig beim Spurensuchen. Da soll's mir nicht drauf ankommen. Ja. Ja, was sehe ich denn da? Das sind ja die... Der Autoschlüssel. Das sind ja unter den Büchsen drunter gelegen. Ja, und drunter kann ja bloß was liegen, wenn man was draufgeschmissen hat. Ist das ein Beweis oder ist das keiner? Also, das ist ganz eindeutig. Gib sofort den Autoschlüssel her da. Sie geben also zu, dass Sie das Zeug da hergeschmissen haben. Ich gebe überhaupt nichts zu. So. Was weiß ich, wie der Schlüssel da reingekommen ist. Vielleicht haben Sie ihn woanders gefunden und reingeschmissen. Nein, das hat er nicht. Dafür bin jetzt ich wieder Zeuge. Jawohl. Das habe ich nämlich ganz genau gesehen, dass der Herr nicht zuerst den Schlüssel da reingeschmissen hat. Geben Sie sofort den Schlüssel her, sonst. Was sonst? Mandeln Sie sich für ja nicht auf. Wir sind zu zweit. Ich glaube, dass das gelangt. Da haben Sie einen Schlüssel. Ihre Nummer habe ich aufgeschrieben. Alles Weitere werden Sie nachher schon sehen. Ja, red so was wollen. Dumm ist der Kerl auch noch. Ja. Wenn er sich entschuldigt hätte und ein bisschen zusammengeräumt, dann hätte man es auf sich beruhen lassen. Aber so meint es heute noch auf der Polizei. Geben Sie mir auf alle Fälle Ihre Adresse. Freilich. Hey. Ist da eine Maus unter den Büchsen? Weil jetzt vor allein scheppern anfangen? Ja, eine Maus, die sich jetzt besonders gefreut. Nun, diese Maus war natürlich niemand anders als der Pumuckl, der sich wirklich diebisch freute, dass er die Schlüssel so weggeworfen hatte, dass sie dem Meister Eder als Beweis dienen konnten. Die beiden Männer unterhielten sich noch ein bisschen, und während sie noch so dastanden, kam wieder ein Motorengeräusch näher. Es war der Abschleppdienst. Neben dem Fahrer des Schleppers saß der Mann, der ihn geholt hatte. Jetzt kennen wir nicht mehr aus. Sind wir jetzt in einem falschen Weg reingefahren? Ich hätte geschworen, dass da mein Wagen steht. Ja, der ist auch da gestanden. Aber ihr Freund ist inzwischen weggefahren. Sie müssen aneinander vorbeigefahren sein. Ja, grüße Türken noch einmal. Gibt's denn sowas auch? Ja, das gibt's. Hat der einen Autoschlüssel gefunden? Ja, unter dem Dreck, den Sie da hergeschmissen haben. Ja, sowas sah dumms. Ja. Na, hätte man ja Kosten für einen Abschleppdienst sparen können. Leicht. Und die Kosten für die Strafanzeige? Ich hab mir nämlich Ihr Autonummer aufgeschrieben. Der Wald ist nämlich ein wenig ein teurer Schutterbladeplatz. Jawohl. Ja, Himmel, Herrschaft, Donnerwetter, Grütze, Türken, Alimenten. Sparen wir es uns, die endlos lange Schimpfkanonade anzuhören. Sie nützte dem Mann nichts. Er musste mitsamt Abschleppwagen abfahren. Und in diesem Fall ist uns Schadenfreude erlaubt. Der Pumuckl hatte große Mühe, das Kichern zu unterdrücken. Erst als sie wieder allein waren, ließ er seinen Koboldsgefühlen freien Lauf. Wir gehen wieder bald in den grünen Wald, wo's vor Büchsen knallt. Naja, ist ein Dreizeiler. vor Konservenbüchsen knallt's natürlich. Und ja, allen Wegwerfern werf ich einfach die Autoschlüssel weg. Ja, und wie gibt meine Schreinerei auf und mache einen Abschleppdienst auf, damit sich's lohnt? Das ist eine sehr feine Idee. Ein Abschleppdienst und eine Waldsauberkeitsidee ist das nämlich. Und bald wird sich niemand mehr trauen, hier was wegzuwerfen. Und ich kann hin und her hüpfen und natürlich auch her und hin hüpfen, ohne dass ich mich in die große Zehe... Was hast denn? Guck mal, mein großer Zehenverband ist weg. Den habe ich verloren. Den müssen wir sofort suchen. Ach, geh zu, Pumuckl. An dem Zehen spürst du ja schon längst nichts mehr. Den Verband brauchst du nicht mehr. Ja, aber ich muss ihn trotzdem suchen und du musst mir helfen. Okay, der ist doch jetzt nicht mehr notwendig. Nein, das nicht. Aber sonst kommt einfach jemand und sagt, dass wir auch im Wald was weggeworfen haben. Und dann schreibt er unsere Nummern auf. Ach so, wir haben ja gar keine. Und dann schleppt er uns ab und dann... Ach so. Macht er so. Ja, wenn man es so sieht... Nachher müssen wir deinen großen Zehenverband unbedingt suchen. Ja. Das lassen wir uns nicht noch sagen, dass wir hier den Schutt noch vergrößert Nein, haben. Nein, jetzt suchen wir den Schutt. Komm, von dem großen Zehen. Ihr werdet lachen. Die beiden haben das Taschentuchfetzel gefunden und der Meister Eder hat es in die Tasche gesteckt. Und der Pumuckl war mächtig stolz darauf, was er für ein ordentlicher Waldkobold ist. Die beiden haben den Tag noch sehr genossen. Und abends hat der Meister Eder festgestellt, dass er direkt ein bisschen braun im Gesicht geworden ist. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.